Die Kunst ist, eine Intimität heraufzubeschwören. Und wenn das da ist, dann ist es Magic. FM4. Laboon Deluxe. Music has always been like a curse with me. It's the first thing in my life. Go to bed thinking about it and wake up thinking about it. That's all I live for. That's music. All I live for. That's all I live for. That's all I live for. You are listening to Dynamic Radio Show. Thank you.

We'll be right back. I

Please don't stop playing, please. That last selection was quite beautiful. May I inquire the name of it? FNC La Boom Deluxe. Das war der Dynamic Mix von Dear Jade. Geboren in Genf in der Schweiz, aufgewachsen an einem Ort, wo ich auch gerne wäre, nämlich in den Alpen zwischen Frankreich und Schweiz. Und dann in der ganzen Welt unterwegs und inzwischen eine ziemlich gefragte Frau in der DJ-Szene. Die genaue Tracklist von Dear Jade steht natürlich auf FM4 ORF AT.